Burnham erklärte, wie er die von der Schauspielerin Elsie Fisher fantastisch gespielten YouTube-Monologe seiner Heldin so wahrhaftig hingekriegt hat. Es begann damit, dass ich online Videos von jungen Kindern sah, die über sich selbst und ihr Leben sprachen und diese Monologe einfach transkribierte. Er suchte im Netz nach den Worten Middle School Advice und sortierte die Videos chronologisch. Auf diese Weise entdeckte er kleine Videotagebücher adoleszenter Selbsterzählung, die mit 3-4 Views bis dahin unbeachtet im digitalen Äther verhalten. Dieses veröffentlichte, aber kaum wahrgenommene Material faszinierte Burnham, weil ich die Art und Weise, wie sich diese Kinder ausdrücken, so eindringlich und bedeutungsvoll fand und dies in scharfem Kontrast zu der Art und Weise stand, in der junge Menschen medial präsentiert werden, die perfekt artikuliert sind und ihre eigene Erzählung perfekt beherrschen. Aktuell zu leben bedeutet für mich, keine Kontrolle über die eigene Geschichte zu haben, ständig zu versuchen, der eigene Geschichtenerzähler, der eigene Biograf, der eigene Filmemacher zu sein und dabei zu versagen. Wir haben also einerseits einen externen, sozialen wie ökonomischen Druck, uns zu erzählen, andererseits haben wir ein inneres Bedürfnis, uns selbst zu erzählen. Dazu kommt ein Medium, das immer nur den neuesten Moment eines Seins in den Vordergrund stellt, während es gleichzeitig alle alten Zustände verfügbar hält. Zudem denken wir, wie in Kapitel 3 ausgeführt, permanent in Kausalitäten und Zeithorizonten und können Wahllosigkeit schwer aushalten. Was tut der erzählende Affe nun? Er narrativiert online, was das Zeug hält. Er imitiert effiziente Erzählungen, inszeniert jede neueste Gegenwartsabbildung selbst als eine Geschichte, berichtet von Aufstieg, wenn er seine Erfolge und seinen Status inszeniert, performt Selbstoptimierung, wenn er Selbstveränderung in Szene setzt. So machen wir uns sichtbar, verstehbar, lesbar. Wir versuchen, unsere Existenz in eine kohärente Geschichte zu bringen, zumindest eine, die keine zu offensichtlichen, performativen Widersprüche präsentiert oder für kognitive Dissonanz beim Empfänger sorgt. Dabei bedienen wir uns kondensierter Formen des Masterplots, wie in Kapitel 2 beschrieben. Ein Masterplot, der im Sozialmedialen sehr beliebt ist und hervorragend funktioniert, um das Narrative selbst abzubilden, ist die Metamorphose.